Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. In den USA herrscht heute Hochspannung, denn es wird der Mueller Report veröffentlicht. Der Bericht also des Sonderermittlers Robert Mueller, der ja darin seine Erkenntnisse zur Frage zusammenfasst, ob das Trump-Team im Wahlkampf 2016 mit Moskau zusammengearbeitet hat. Dieser Bericht, Herr von Lucke, wird ja teilweise geschwärzt veröffentlicht. Aber die Demokraten, nehme ich mal an, hoffen natürlich schon, dass da jetzt noch irgendwas Belastendes drinsteht, was ihnen helfen würde, gegen Trump vorzugehen. Huh? Ja, absolut. Man muss es mal so formulieren. Sie hoffen auf kleine Wiedergutmachung, wenn man es so sagen darf. Denn sie haben ja mit dem ersten Befund von Mueller eine herbe Niederlage erlitten. Mhm. Das ist ganz klar. Sie meinen jetzt, als im März dann veröffentlicht wurde, dass eben in diesem Bericht nicht Beweise drinstehen. Einer expliziten Trump Zusammenarbeit. Mit den von, Russen zusammengearbeitet. Genau, was ja dann faktisch den Verratsvorwurf in gewisser Weise, das hat es entkräftet. Mhm. Das hatte aber zur Folge gehabt, diese Fixierung, übrigens auch keineswegs nur der Demokraten, es waren auch weite Teile der liberalen Medienöffentlichkeit, auch das darf man nicht vergessen, die sehr stark auf diese Frage allein fixiert war. Natürlich in der Hoffnung, vielleicht könnte man dann ein Impeachment, müsste man sogar ein Impeachment daraufhin, also ein Amtsenthebungsverfahren darauf stützen. Als das eben abschlägig von Mueller, das muss man sich bewusst machen, ja durchaus ein Gegner von Trump, so kann man ihn schon durchaus begreifen, abschlägig beschieden werden musste nach all den Untersuchungen mit vielen, vielen Personen in langem Zeitrhythmus, war natürlich das ein herber Schlag in die Strategie der Demokraten. Und jetzt ist die Hoffnung natürlich die, dass vor dem Hintergrund, dass erst einmal die Niederlage so gewertet wurde, wenigstens noch vieles, vieles bleibt. Und natürlich ist auch vieles zu erwarten, was dann doch deutlich macht, dass Trump keineswegs ein unbeschriebenes Blatt ist in der Zusammenarbeit oder zumindest in der Duldung dessen, was von Moskau ausdrücklich getätigt wurde, nämlich der Wunsch, Herrn Trump ins Amt zu befördern, Clinton zu verhindern und damit also auch digital und auf anderen Wege Einfluss zu nehmen auf die Wahl. Das will natürlich jetzt die Demokratische Partei dann doch deutlich zu machen. Deswegen jetzt der harte Kampf, Sie sagten es, gegen die geschwärzten Stellen, den Bericht, wenn möglich, voll öffentlich zu machen. 400 Seiten hat dieser Bericht. Ich meine, man fragt sich ja, warum musste da so viel geschwärzt werden? Warum ist das geschwärzt worden? Vielleicht hätte, wenn nicht geschwärzt worden wäre, doch noch was drin gestanden, was ja den Demokraten und der liberalen Presse Öffentlichkeit in die Hände gespielt hätte. Na, das wird es ohnehin, denke ich. Ich glaube schon, man darf sich ja eines immer bewusst machen. Jeder politische Vorfall ist eine Frage von Erwartung und Enttäuschung. Es gibt eine gewisse Dialektik dieses Umgangs. In dem Maße, in dem das Maximale erwartet wurde, die Erwartung so groß gemacht wurde, dass man sagte, es muss oder wir hoffen darauf, dass unbedingt die Verschwörung, also das direkte Zusammenspiel von Trump und Putin herauskommt, war die maximale Erwartung auch die Enttäuschung maximal. Hätte man die Erwartung geringer gehalten, hätte man nur darauf abgestellt, was haben die Russen gemacht? Wie wurde von Trump allemal geduldet? Wie gab es Kommunikation? Wie gab es Versuche? Gar nicht mal auf dem Sinne der wirklichen Dezision. Hätte man es auf dieser Ebene belassen, hätte man vieles gefunden und wird auch noch vieles finden. Diese Schwärzungen, glaube ich, betreffen sehr stark Personen. Es geht ja auch sehr stark um Schutz. Es geht um Geheimnisse und Geheimnisverrat. Aber jetzt scheint mir auch da schon wieder eine gewisse Falle angelegt, wenn man allein auf die Schwärzung abstellt. Mhm. Und da läuft man vielleicht schon wieder die Möglichkeit, doch vieles zu finden, was nützen könnte. Insofern ist es vielleicht wirklich eine Fixierung. Absolut. Also dann sollten vielleicht, wenn ich jetzt doch mal von den Demokraten ausgehe, ja, sie sich denken, okay, wir stellen einen großartigen Gegenkandidaten auf für die Wahlen, die dann anstehen 2020 und dann werden wir vielleicht gewinnen und dann kann, was 2016 passiert ist, ein bisschen in den Hintergrund geraten. Absolut, und das ist ja ein Stück weit auch schon die Lehre, die man versucht daraus zu ziehen. Die Conclusio ist, wir werden Trump auf dem rechtlichen Wege wohl nicht beikommen. Wir werden ihm auch, und das hat man übrigens auch politischerseits schon von kritischer Seite immer angemerkt, mit einem Impeachment vielleicht den völlig falschen Weg gegangen sein. Das ist das Problem. Ich war da auch immer sehr skeptisch, denn ein Impeachment hätte bedeutet, das Land ungemein zu spalten. Trump hätte immer die Verschwörungstheorie des tiefen Staates, Clinton an der Spitze, die ihn zu Fall gebracht hätte, also auch die Liberalen im Staat und so weiter, diese Karte hätte Trump gespielt, die Spaltung wäre massiv gewesen. Jetzt ist es auf dem klassischen, demokratischen, politischen Wege auszukämpfen, einen ungemein starken Kandidaten aufzubauen. Die Zeit ist noch dafür da, aber trotzdem werden die Demokraten mit dieser Enttäuschung des Mueller-Reports erst einmal umgehen müssen. Übrigens, da fällt mir ein, heute Veröffentlichung der Rangliste der Pressefreiheit 2019 von Reporter ohne Grenzen. Und da wird klar, die USA sind nach unten gerutscht. Die sind jetzt noch auf Platz 48, um 3 Plätze abgestiegen, haben auf der Weltkarte die Farbe von Gelb zu Orange hingewechselt. Donald Trump nennt Journalisten Volksfeinde. Das sind ja alles so Dinge, die an sich auch gegen ihn sprechen könnten. Ja, absolut. Und das ist natürlich auch in der Hinsicht, das muss man sich schon bewusst machen, eine ungemeine Bewährungsprobe auf die Standheftfestigkeit des Liberalen in dieser gewaltigen Demokratie. Also wenn wir uns bewusst machen, dass in einem Jahr die vielleicht wichtigste Wahl der 20er Jahre, also dieses Jahrhunderts, ansteht, nämlich die Wahl oder Wiederwahl oder nicht Wiederwahl von Donald Trump, ist das ein ungemein wichtiges Momentum. Aber auch da muss man sich eins bewusst machen. Ich glaube, die dramatischste Farbe in den Berichten ist ja dunkelrot, wenn ich mich recht erinnere, in den Journalismusberichten. Es ist aber ein gewaltiger Sprung von dem Orange, was jetzt auf Amerika bezogen kritisiert wird, und dem wirklichen Tiefrot von diktatorischen Staaten. Mhm. Also das heißt, hier glaube ich in der Tat, da ist sehr viel Spielraum. Ja. Und auch wenn Amerika riesig ist und damit der Bericht röter eingefärbt wird, es wird sehr auf die Medien ankommen. Und ich glaube, es ist völlig unausgemacht, ob nicht die liberale Öffentlichkeit den Kampf nicht noch im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, gewinnt. Oder vielleicht, und spätestens dann ja mit dem Ende von Trump und einer neuen Ära, da wäre ich, was die Pressefreiheit in den USA anbelangt, nicht ganz so skeptisch wie manche anderen.